Für die Verluste der SS kann ich nicht sprechen. Das ist eine Angelegenheit, die erst nach dem Krieg besprochen werden kann. Sie sind weder so groß, wie es Böswillige erzählen. Sie sind groß und sie sind über dem Durchschnitt. Das ist klar, weil die Divisionen wirklich an den schwersten Punkten des Kampfes überall eingesetzt werden. Wir sind froh und sind dankbar dafür und sehen auch das als unsere Aufgabe an. Es spricht sowohl für die von der Bewegung erzogene deutsche Jugend, es spricht aber auch für die SS, dass trotz des schweren Dienstes und trotz der höchsten Forderungen, die verlangt werden bei uns, von jedem Jahrgang der deutschen Jugend bisher sich 40% freiwillig zur Waffen-SS gemeldet haben. Bitte zu verstehen, sich gemeldet haben, das bedeutet nicht, dass sie von uns aufgenommen wurden. Aber sind 40%, die in jedem Jahrgang willens waren, bei uns anzutreten. Es ist nicht nur die Auswahl der einzelnen Männer in den SS-Divisionen und nur die Auswahl des Führerkorps gewesen, warum die SS-Verbände an vielen Stellen so krisenfest waren. Es war eine seit 15 Jahren ganz planmäßig durchgeführte Erziehung und Unterrichtung und weltanschauliche Festigung. Ich darf Ihnen nun einige der Forderungen sagen, die ich an das Offizierskorps stelle. Das erste ist die Treue. Ich verlange hier, genau wie wir es von unseren Männern erwarten, eine Treue ohne jede Einschränkung. Eine Treue zum Führer, zum obersten Kriegsherrn, ohne jedes Wenn und Aber. Denn seien wir uns darüber klar, die Treue macht die Völker, macht die Heere, macht die Staaten groß. Die Untreue hat die Reiche, und wenn es Weltreiche waren, zerbrochen. Es kann alles auf der Welt verziehen werden, aber eines nicht, die Untreue. Das Zweite, was ich verlange, ist Gehorsam. Meine Herren, wir wollen uns über eines klar sein. Das Beispiel, das jeder von uns gibt, das färbt ab auf die, die unter ihm stehen. Je höher der Rang, umso bedingungsloser und beispielhafterer Gehorsam. Ich kann es auch nur in diesem Saal abermals wiederholen, was ich in anderen Sälen und vor anderen Offizierskorps schon sagte. Von Ihnen allen oder von uns allen muss ich am besten und am anständigsten gehorchen. Und je höher bei Ihnen der Rang ist, umso besser muss Ihr Gehorsam sein. Und seien wir uns darüber klar, wenn einer von uns ungehorsam und damit zugleich untreu ist, gibt er absolut das Recht an seine Untergebenen weiter, dass sie das ebenfalls sind. Denn warum soll der kleinere Mann anständiger sein wie sein Vorgesetzter? Und wir sind uns doch darüber klar, wenn wir dieses Gebäude von Autorität und Gehorsam, des unbedingten Gehorsams, wie es so schön heißt, wenn wir dieses Gebäude einreißen, reißen wir die ganze Ordnung, die ganze Hierarchie einer Millionenarmee ein, zerschlagen eine ganze Tradition und wir würden ein Chaos werden. Kommen wir zur dritten Forderung. Kameradschaft. Wird mir manche sagen, aber erlauben Sie mal, das ist doch selbstverständlich. Tja, meine Herren, selbstverständlich sind viele Dinge, die werden doch nicht getan. Natürlich sind wir deutschen Soldaten gute Kameraden. Und doch, glaube ich, könnte man das eine oder andere noch besser machen. Kameradschaft besteht nicht darin, dass es eine Kollegenschaft ist. Sie besteht auch nicht darin, dass man sagt, nein, also den Kameraden, den kann man doch nicht. Erst ist ein kolossal unangenehmes Gespräch, dem kann ich doch nicht so unangenehme Dinge sagen, gibt mich außerdem gar nichts an. Meine Herren, ich fasse Kameradschaft so auf, wenn ein Kompanieführer so ganz echt war er diesmal nicht. Es war nicht Feigheit vor dem Feind, kann man nicht direkt sagen. Dann halte ich es für richtig, dass die Kameraden den sich heranholen und ihm sagen, mein Lieber, wir verlangen von dir mehr. Lass dir das zur Warnung sein. nicht, dass es kollegenmäßig untereinander gedeckt wird, sondern Kamerad soll des Kameraden Erzieher sein. Und zwar der beste Erzieher. Und deswegen sehen Sie, es gibt hier nur eines: Erziehung muss manchmal hart sein.